Personalentwicklung ist in vielen Unternehmen immer noch ein Goodie, also ein nice to have, irgendwas, womit Mitarbeitende motiviert werden, aber nichts, womit zielgerichtet wirklich das beigebracht wird, was das Unternehmen braucht, um auch in Zukunft zu bestehen. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Letzte Woche war Jan bei der Konferenz Hinterland of Things in Bielefeld eingeladen und hat viele Anregungen für unser Team, unsere Plattform, aber auch einen Podcast mit Elisa, der Gründerin des AdTech-Startups P-Solution, mitgebracht. Was AdTech ist und welche Herausforderungen und Chancen im Geschäftsmodell liegen, das hört ihr jetzt. Der Sound ist ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass Jan mit Elisa in einem kleinen Tiny House aus Holz mit integriertem Tonstudio saß. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Elisa, herzlich willkommen auf der Ideencoach. Vielen Dank für die Einladung. Diesmal ist ja nicht meine Couch, sondern die Couch ist ein Tiny House, ganz aus Holz, steht vor dem Eingang der Stadthalle Bielefeld, wo jetzt die Hinterland of Things ist. Bis zum ersten Mal her. Ja, tatsächlich. Ja, ich auch. Ich habe schon viel davon gehört. Was hast du davon gehört von der Hinterland of Things? Wieso hast du dich entschieden, hierher zu kommen? Ich habe die ganzen letzten Jahre immer davon gehört, wollte immer kommen, habe es nie geschafft. Und zwar, dass hier Mittelstand auf Startups trifft. Und Mittelstand ist genau meine Kundenzielgruppe. Deswegen dachte ich, das muss ich mir mal angucken. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich auch für mich der wichtigste Slogan, weswegen ich hier bin. Eben nicht Konzerne, sondern Mittelstand. Und dass es wirklich darum geht, relativ schnell zu gucken, wie man es zusammenstöpselt und zusammen Geld verdient. Genau. Ja, und ich bin schon einmal durch die Halle gelaufen, wirkt auch so, wirkt irgendwie sehr bodenständig, let's make money. Ja, sehr cool. Finde ich gut, ja. Schön. Ja, es ist auch mein erstes Mal, toll. Und wir nehmen jetzt einen Ideencouch auf und du bist ja heute hier mit Pierce Solution, ne? Genau. Deine Firma und die ist ja im EduTech, also Education Technology. Vielleicht kannst du so nett sein und den Hörern mal erklären, was das ist und wieso ist das so wichtig. Ihr habt ja, du bist ja nachher auf dem Panel, irgendwie, wie kann Europa first in EduTech bleiben? So, also erzähl uns mal so ein bisschen die Wichtigkeit von dem Thema und was es überhaupt ist. Gerne. Also Education Tech ist alles rund um Bildung und das fängt eben bei schulischer Bildung an. Also wie können wir in Schulen Bildung, Ausbildung etc. besser gestalten? Geht dann weiter über Uni und Ausbildung, den Bereich, bis hin zu professioneller Weiterbildung, also Personalentwicklung. Und das ist auch der Bereich, in dem ich mit Peer Solutions tätig bin. Und Tech, weil natürlich geht es darum, irgendwie im Startup-Bereich das mit Technologie zu verbinden und skalierbar zu machen. Also den Lehrer an der Schule quasi skalierbar zu machen. Naja, oder vielleicht den Lehrer befähigen, mit technologischen Möglichkeiten besser umzugehen oder Unterricht individueller gestalten. Da gibt es ja mittlerweile auch zum Glück ein paar ganz coole Ideen. Meine Ausbildung.de ist in den letzten Jahren total groß geworden oder mein Praktikum.de, so ähnliche Plattformen. Also auch die Vermittlung dann danach zwischen Unternehmen und Schüler, Schülerinnen. Genau, aber bei mir geht es wie gesagt um den professionellen beruflichen Weiterbildungsteil. Ja, super spannend. Ich glaube, das ist auch uns allen klar, wie wichtig der Hebel ist, weil wir können nicht die Education-Ausgaben als Staat immer weiter verdoppeln. Wir müssen sehen, dass irgendwie mehr dabei rumkommt. Absolut. Ich meine, Deutschland hat keine oder kaum natürliche Resources. Wir sind eine Wissensgesellschaft und wir haben einen riesen Fachkräftemangel und können ja jetzt schon die Arbeitsplätze nicht gut besetzen. Das heißt, wir müssen von früh auf investieren, um den Wohlstand zu wahren und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Genau. Ja, und in meinem Hauptberuf bin ich ja Geschäftsführer von Everest. Wir bauen digitale Plattformen und wir nennen die immer Empowerment-Plattformen. Aber eigentlich ist das ja auch EduTech. Ne? Mhm. Also wir versuchen, den Menschen dabei zu helfen, die nächste Entscheidung zu treffen und sie so gut wie möglich an der Stelle, wo sie die Entscheidung treffen müssen, aufzuschlauen, zu enablen, Tools zu liefern und so. Genau, aber ich wusste nicht, dass es EduTech ist, bevor ich vor ein, zwei Jahren davon gelesen habe, dass es EduTech ist. Von daher, toll. Ja, dann lass uns mal in dein Unternehmen gehen. Warum sollte dein Unternehmen existieren? Warum muss dein Unternehmen existieren? Warum muss es euch geben? weil Personalentwicklung heute nicht funktioniert. Personalentwicklung ist in vielen Unternehmen immer noch ein Goodie, also ein Nice-to-have, irgendwas, womit Mitarbeitende motiviert werden, aber nichts, womit zielgerichtet wirklich das beigebracht wird, was das Unternehmen braucht, um auch in Zukunft zu bestehen. Also viele Themen, die so in einer Personalabteilung umgesetzt werden, in Schulungen heute, sind ganz klassische Themen, Englischschulungen, Projektmanagement-Schulungen, vielleicht ein bisschen was in Richtung Führung, aber es wird sich eben nicht angeguckt, wo stehen wir denn eigentlich heute mit unserer Belegschaft? Was können die jetzt schon? Und was müssen die eigentlich in der Zukunft können? Weil wir haben vielleicht neue Technologien, wir wollen neue Märkte erobern, wir haben neue Wettbewerber. Und wie können wir die Leute zielgerichtet dahin weiterbilden, damit die diese Herausforderung angehen können? Okay, also der Nutzen, den du schaffst, ist? Personalentwicklung effizienter und skalierbar zu machen. Und wenn jetzt ein Kunde von dir darüber sprechen würde, was würde der dann sagen? Peer Solution? Hilft uns, unsere Skill Gaps, nennen wir das, also Kompetenzlücken, überhaupt erstmal zu identifizieren, dass wir wissen, was wir nicht wissen und was wir wissen sollten. Also die Zielkompetenzen festzulegen und dann diese Lücken zu schließen, indem wir Weiterbildungspfade oder Lernpfade, nennen wir das, anbieten. Ja, da kommen wir nochmal zu Lernpfaden. Das finde ich spannend. Wer sind denn eure Kunden? Unsere Kunden sind allerhand Unternehmen aus Mittelstand und auch Großunternehmen. Wir machen so den Cut, also fangen meistens an bei Unternehmen mit so 2.000 Mitarbeitenden bis zu ungefähr 20.000, weil wir sagen, alles darüber geht so in die DAX-Richtung, die haben andere Entscheidungswege. Also wirklich Mittelstand oder großer Mittelstand in Deutschland, häufig familiengeführt. Wir kommen aus dem verarbeitenden Gewerbe, das heißt, da haben wir relativ viele Kunden. Wir sind aber branchenagnostik, also können alle Branchen angehen, haben auch einige Kunden zum Beispiel im Bankenbereich. Okay, der Kunde ist dann der Mittelständler selbst und da die Personalabteilung? Die Personalabteilung oder Fachbereiche. Also wir merken, dass wir zum Beispiel im Sales-Bereich total angefragt werden, weil ich glaube, im Sales-Bereich, wenn man nicht weiterbildet, man das ganz schnell merkt an den Umsätzen. Und man kann da relativ viel pragmatisch machen, also von irgendwie Verhandlungsführung zu besserer Kommunikation, zu was ist denn eigentlich meine Vertriebsmethode, zu Abschlüssen, das kann man alles ganz gut beibringen. Und wenn man es individualisiert beibringt, dann verfängt es natürlich noch mal besser. Da gibt es ja dauernd neue Tools und so weiter, ne? Eine neue Datenbank, in den neuen Datenbanken wahrscheinlich permanent neue Features. Ja, genau. Das wird auch geschult. Das heißt, dann kommt irgendwie ein Head of Sales oder Sales und Service auf uns zu und sagt, ich will jetzt hier meine internationale Vertriebsmannschaft mit euch weiterbilden. Und die holen dann HR meistens ins Board und HR muss dann ja sagen, wir dürfen das gemeinsam machen, weil häufig gibt es ja auch schon vorhandene Lösungen in den Unternehmen, die den Teil aber nicht so gut abdecken wie wir. Ich stelle mir, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu, das ist sogar ein Problem vor, wenn ihr immer über HR gehen müsstet. Weil für die seid ihr ja auch ein bisschen eine Konkurrenz, ne? Also ihr macht ja etwas ganz systematisch, was die sich wahrscheinlich auch wünschen, dass sie selber mehr Zeit hätte, es systematisch zu machen. Könnte man denken, wir sind aber tatsächlich Unterstützungsleistung, weil ein Teil, den wir machen, um erstmal zu definieren, was sind denn eigentlich die Skills, die ihr braucht und die ihr habt, ist, wir definieren Jobprofile. Also das sind Rollen, zum Beispiel der Vertriebsmanager, Automotive, so, das wäre so eine Rolle. Und die für ein Unternehmen zu definieren, davon gibt es Hunderte in einem Unternehmen, das ist natürlich eine Heidenarbeit. Und es dauert für einen Personaler irgendwie 2 Wochen manuelle Arbeit pro Jobprofil, kannst dir hochrechnen bei 100 Profilen, das ist ziemlich lang beschäftigt. Und es ist auch viel Abstimmung mit den Fachbereichen. Und das kommt bei uns aus der KI. Also wir haben eine Skill Cloud entwickelt, wo wir diese Jobprofile den Unternehmen schon zur Verfügung stellen und die HRlerin muss dann einfach nur da durchgehen und das anpassen mit den Fachbereichen. Das heißt, wir nehmen ganz viel manuellen Aufwand ab. Und das ist ja ganz häufig so bei der KI, dass das nicht den Arbeitsplatz ersetzt, sondern den langweiligen Teil, der ersetzbar ist, ersetzt und dann halt mehr Freiraum für spannendere Aufgaben schafft. Aber das muss HR oder Personalabteilung ja auch erstmal verstehen, ne? Das Zutrauen muss man ja haben. Absolut. Und da sind wir heutzutage alle. Ja, in dieser Dynamik Zutrauen zu finden, ist gar nicht so einfach. Hm? Ja, deswegen zeigen wir das auch in Produktdemos, wenn wir die Software zeigen, bevor wir einen Abschluss machen, zeigen wir auch genau diesen Teil relativ ausführlich und sagen, hey, jetzt klicken wir uns mal rum, wie so eine Rolle aussieht. Wir nennen das Jobprofil Finder, weil da findest du Jobprofile, kannst Skills hinzufügen, löschen, den Titel der Rolle anpassen, also das so anpassen, dass das für dich und dein Unternehmen passt. Okay. Gut. Springen wir mal rüber, Geschäftsstruktur ins Angebot. Also versuchen wir mal zu beschreiben, wir haben jetzt, glaube ich, so ein paar Bits und Pieces schon verstanden. Mhm. Ne? Also es gibt Jobprofile, es gibt einen Jobprofilfinder. Das ist wahrscheinlich relativ das Erste. Genau. Was zeichnet sonst dieses Produkt aus, das Angebot aus? Genau, das ist der erste Schritt. Dann durchlaufen die Nutzerinnen und Nutzer ein Skill Assessment. Das heißt, das ist eine Selbst- und Fremdeinschätzung. Wo stehe ich denn in diesen Skills, die ich brauche für den Job? Das Ergebnis davon ist dann eine Skill-Lücke. Also ich sehe dann, meine Führungskraft erwartet, dass ich Verhandlungen irgendwie Expertentum beherrsche. Ich bin aber eher auf dem Mittelstand hier oder auf einer mittleren Ebene. Das heißt, da gibt es einen Skill-Gap. Und der wird dann geschlossen über zielgerichtete Lerninhalte. Und die erstellt unsere KI in diesem Lernpfad, indem sie die aus unserem Marktplatz auswählt. Das heißt, das Ganze ist eine Software-SaaS-Lösung, aber da hängt ein Marktplatz dran mit Weiterbildungsangeboten von den großen deutschen Partnern. Ah, okay. Jetzt habe ich auch verstanden, ich war auf der Webseite und habe dann gesehen, dass da Pinktum und die Zeit und so weiter. Genau, TÜV, Haufe, ganz viele Partner. Ah, ja. Das heißt, die hängen bei euch dahinter, genau. Wenn ihr das Skill Gap definiert habt. Matcht die KI dann auf einer Skill-Basis die Lernangebote auf die Skill-Lücken auf dem jeweiligen Level. Also du hast dann quasi auf Knopfdruck nach dem Skill Assessment innerhalb von Sekunden einen Lernpfad, der für dich persönlich kuratiert ist, mit E-Learnings, Coachings, Podcasts, TED-Talks, Artikeln, also wirklich allen Formaten, den ganzen Blumenstrauß, dass es halt auch Spaß macht und irgendwie alle Lerntypen abgreift. Das heißt also, zum Beispiel Podcasts oder so sind ja üblicherweise umsonst, ne? Ja. Wie auch Ideencouch. Das heißt, es gibt auch ganz viel auf dem Marktplatz, was jetzt kostenlos ist. Genau. Aber es ist halt ja heutzutage so viel, dass wir manchmal vor lauter YouTube-Podcasts und sonst was alles gar nicht mehr anfangen mit irgendwas. Genau. Und der Lernpfad bringt das dann in eine Reihenfolge? Ja. Oder was ist ein Lernpfad? Genau, ein Lernpfad ist eine Reihenfolge, ist eine Architektur und es ist eine Zuordnung. Also es gibt irgendwie ein Ziel, das heißt, die Lerninhalte sind Skills zugeordnet. Ich sage mal so plakativ, wenn ich Führungskraft werden will, dann kann ich nicht einen Podcast hören und dann weiß ich, wie ich führe. Sondern führen wäre jetzt auch ein bisschen allerdings, mehr. Allerdings, ja. Genau. Ich glaube, manche, das funktioniert leider nicht. Ich habe sogar im BWL führen ein ganzes Semester gehabt und war trotzdem völlig ahnungslos. Trotzdem weiß man es nicht, genau. Ja, da kommen wir dann zum Learning by Doing. Aber das heißt, die Lerninhalte sind unter Skills geclustert, also unter einem Skill, wie führen wir jetzt bei uns zu allgemein für ein Skill, aber sagen wir irgendwie Krisengespräche führen. Darunter hängen dann 3 bis 7 Lerninhalte, die mir aufbauend diesen Skill beibringen. Und dann kann ich damit noch, also KI schlägt das vor, ich kann damit aber interagieren. Ich kann sagen, ich mag keine Podcasts. Keine Ahnung, ich muss Sachen sehen und dann klicke ich alle Podcasts weg und wähle nur Videos aus. Ja, ja, verstehe. Und dann, wie geht's weiter? Dann akzeptiere ich den Lernpfad, sage das jetzt erstmal gut, dann fange ich an und dann arbeite ich den nacheinander ab. Und dann komme ich von unserer Plattform immer direkt zu unseren Partnern. Also wir haben tiefe Schnittstellen, Integrationen, dass der Userflow, also die Benutzeroberfläche, sehr einfach ist, weil das eben auch für Menschen jeglicher Couleur und Ausbildungsstand irgendwie verständlich sein soll. Dann absolviere ich diese Lerninhalte, habe häufig noch ein kleines Quiz und dann kommt nach so 3 Monaten circa wieder ein Skill Assessment, wo ich dann hoffentlich eine Verbesserung feststelle. Und die Verbesserung meldet ihr dann quasi der Personalabteilung oder der Salesabteilung, wer auch immer jetzt euer interner Auftraggeber. Genau, also die Führungskräfte haben ihre eigene Plattform, wo sie dann sehen, wo ihre Mitarbeiter sich auf dem Lernpfad befinden und wie dann auch die Fortschritte messbar sind. Macht das nicht Angst? Also habt ihr nicht mit Gewerkschaften Probleme auch an der Stelle? Also das ist eine super hohe Transparenz. Vielleicht will ich ja gar nicht irgendwie, vielleicht bin ich jetzt irgendwie gerade in der Phase, wo ich so viele kleine Kinder habe zu Hause, dass ich gerade mich nicht entwickeln will oder so. Ja, tatsächlich, wir haben manchmal Fragen aus dem Betriebsrat, müssen das auch manchmal vorstellen da, Gewerkschaften bisher nicht. Da geht es aber eher um das Skill Assessment, also ob wir denn nicht Performance messen und dann gucken, wen man quasi rausschmeißen kann. Also das ist so die erste Frage. Mhm. Die Fantasie hatte ich auch, ja. Genau. Dazu 2 Punkte. Das eine ist, es ist natürlich keine wissenschaftliche Messung wie jetzt irgendwie ein Intelligenztest, sondern es ist immer noch eine Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung durch die Führungskraft. Und es ist freiwillig. Und das heißt, es müssen nicht alle mitmachen. Wir haben aber Mitmachquoten über 50%. Also es wird ganz gut angenommen im Benchmark. Und der zweite Punkt ist, ich kann mir als Unternehmen die Ergebnisse auch nur aggregiert anzeigen lassen, wenn das so in der Betriebsvereinbarung festgelegt ist. Das heißt, normalerweise, und das empfehlen wir, weil dann natürlich das volle Potenzial der Plattform ausgenutzt wird, ist, dass ich individuell sehe, wo stehen meine 3 Mitarbeitenden. Aber wenn die Firma das nicht will, dann wird eben ab einer Gruppe von 5 nur aggregiert angezeigt, wo steht mein ganzes Team. Weil es geht nicht wirklich um Kontrolle, sondern es geht eher darum, du hast eine Chance, dich weiterzubilden. Hier sind tolle Angebote und dass du dich selber auch so ein bisschen tracken kannst. Okay, ja, hätte auch Charme, ne? Also es gibt ja Peer Group Pressure, also wenn dann die Gruppe von 3 oder 5 zweimal im Jahr zusammenkommt und wenig passiert ist, dann müssen die sich gegenseitig motivieren, ein bisschen weiterzukommen. Okay, verstanden. Gut, also Angebot verstanden. Schlüsselpartner sind dann wahrscheinlich auf dem Marktplatz die Zulieferer, ne? Genau, Lernpartner nennen wir die, also wie TÜV und Zeitakademie und Haufe etc. Sonst noch jemand, den ihr braucht, um euer Angebot zu produzieren? Nicht wirklich. Also wir haben mal die ganzen Datenquellen gebraucht am Anfang, als wir die KI aufgebaut haben. Also das ist zum Beispiel, sind wir Partner von ESCO, heißt das. Das ist die größte Skill-Datenbank in Europa, kommt von der Europäischen Kommission, ist auch Open Source zugänglich. Aber die haben wir jetzt sozusagen einmal integriert, da gibt es ab und zu mal Updates. Aber das sind hauptsächlich jetzt schon die Lernpartner. Investoren könntest du natürlich nennen, aber die sind wahrscheinlich eher im finanziellen Bereich. Ja, wobei, nee, kann, durchaus, ne, weil ihr wahrscheinlich ja noch nicht profitabel seid, ne, sondern noch kräftig in der Investitionsphase. Ja. Und da noch ein bisschen Zeit braucht. Ne? Wie lange braucht ihr noch, bevor ihr... Kommt drauf an, also ist gerade nicht Ziel. Ich könnte es wahrscheinlich so in 1-2 Jahren dahin drehen, aber gerade geht es noch darum zu wachsen und uns im Markt wirklich zu etablieren. Wir haben jetzt die ersten großen Marken gesigned, also Volksbanken, Raiffeisenbanken, Volvo in Schweden, KUKA in Deutschland, also Namen, die man auch kennt, aber es ist doch halt noch am Anfang. Okay, also typisches Startup von daher, ne? Genau. Also man sagt ja, Startup-Phase ist eigentlich, wenn man noch das am Geschäftsmodell arbeitet, wenn vielleicht noch gar nicht so richtig klar ist, wie ist das Ertragsmodell. Wie ist denn bei euch das Ertragsmodell? Das ist sehr klar, weil wir eben VC gefördert sind. Das heißt, da geht es um Skalierung ab Tag 1. Das heißt, Ertragsmodell ist SaaS, also Subscription Fee, die du einmal jährlich, wir haben auch 3-Jahres-Verträge, aber die meisten sind, also Mindestlaufzeit ist einmal jährlich vorab bezahlst. Und du zahlst für die Software, entweder nur für die Software, also Skill Management, Jobprofile und so weiter, oder du kannst dann zusätzlich noch sozusagen Guthaben kaufen für die Lernpfade. Und da vergleiche ich uns immer mit Urban Sports Club. Ich weiß nicht, ob das Modell bekannt ist. Da gibt es ja von SML verschiedene Mitgliedschaften. Und wenn ich bei uns L habe, dann bekomme ich alle Schulungsformate, also auch Coachings und Schulungen. Und bei S bekomme ich nur E-Learnings, aber dann halt all you can learn, also komplett Flatrate sozusagen Learnings für einen relativ reduzierten Preis für ein ganzes Jahr. Und dann habe ich auch automatisch alle Funktionen der Software. Und wenn ich L buche, dann habe ich natürlich nochmal spannendere Formate, Coachings, Präsenzsachen, weil die natürlich bei unseren Partnern noch einfach teurer sind. Aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Also das, was auf eurem Marktplatz man dann kauft, wenn es nicht umsonst ist, weil es ein Podcast ist zum Beispiel, sondern irgendwie eine Weiterbildung bei Haufe oder ein E-Learning-Kurs bei Pinktum, das bezahlt ihr für euren Kunden und kriegt dann einen günstigeren Tarif? Genau. Wir bezahlen das entweder, indem wir vorab Inhalte einkaufen. Das machen wir nur, wenn wir wissen, dass der Kunde jetzt auf jeden Fall irgendwas brauchen wird. Also, keine Ahnung, wir sprechen mit einer Bank im Vertriebsprozess und wissen, die brauchen jetzt irgendwie Inhalte zum europäischen Bankensicherheitsgesetz 123 und dann reden wir halt mit der Frankfurt School of Banking, die dann irgendwelche coolen Inhalte anbietet und merken und unterschreiben quasi parallel den Kunden mit dem Lernpartner. Also bauen beide Seiten des Marktplatzes zeitgleich auf. Wenn wir diesen Fall haben, dann committen wir uns vorab auf eine bestimmte Menge an Learnings, weil wir dann massive Mengenrabatte bekommen, also bis zu 70% bekommen wir auf die Inhalte und die geben wir an den Kunden weiter. Der andere Fall ist, dass es sozusagen Pay-per-Use von uns an die Lernpartner ist. Das heißt, die Lernpartner werden bezahlt, wenn der Kunde über unsere Plattform was bucht von ihnen. Okay. Und dann kriegen wir auch einen Rabatt, den wir, das dann unsere Marge, aber dann zahlt der Kunde ungefähr so viel, wie er, wenn er beim Lernpartner direkt buchen würde, bezahlt. Für den Mittelständler jetzt auf jeden Fall ja eine Wahnsinnserleichterung in der Abrechnung, ne? Dass absolut. Er jetzt nicht mit 10 verschiedenen Partnern einzelne Rechnungen und die dann kontrollieren muss und so. Genau. Sondern ihr kontrolliert quasi, dass das fair ist. Und, ja. Und könntet ihr sogar gucken, ob es benutzt worden ist. Genau. Weil das ist ja auch, glaube ich, also was ich so von Mittelständlern kenne, was wäre der Vorbehalt? Das klingt ja alles super, aber der Vorbehalt ist, ich mache das jetzt alles und sign bei euch und dann wird es nicht genutzt. Ja. Ne? Weil irgendwie so viel anderes gerade anliegt. Ja. So, das ist ja die große Sorge, ne? Dass man dann irgendwie das Geld investiert, die ganze Arbeit investiert, das ist integriert, schult und dann wird es nicht benutzt. So. Da muss man sich tatsächlich auch bei uns committen, weil wir haben ja Vorabkosten. Also deswegen legt man sich eben fest auf SML und das zahlt man dann auch, ob man es nutzt oder nicht. Natürlich haben wir hinten raus irgendwie auch eine gewisse Kulanz, aber ich zahle quasi vorab, deswegen genau, sage ich da Guthaben denkst du jetzt Logik. Als, ne, also ich war jetzt ein Zweiter, der Mittelständler zahlt euch und sieht nachher, nach 12 Monaten, dass in seiner Belegschaft das gar nicht durchgekommen ist. Genau, der Fall tritt aber nicht so ein, weil wir viel früher drauf gucken als auf 12 Monate. Ja. Also erstens, wir tracken regelmäßig, wie die Nutzbarkeit ist und wir haben auch mindestens einmal im Quartal Check-ins mit unseren Kunden und verschicken Reminder auch an die Lernenden und so weiter. Wir haben Abschlussquoten von über 60%, also es wird genutzt. Abschlussquoten heißt, die Lernpfade werden wirklich beendet. Also das ist ziemlich gut, auch im Vergleich zum Benchmark. Aber von wie vielen Leuten? Also das ist ja wahrscheinlich die Schwierigkeit, ne? Wenn dann von Tausenden von Nutzern, also über alle unsere Nutzer gerechnet. Nee, das ist klar. Aber ich meine, jetzt bin ich der Mittelständler oder ich bin eine regionale Bank, sagen wir mal eine regionale Bank und ich schließe bei euch ab. Aber wie viele meiner Mitarbeiter haben es nachher gemacht? Ja. Naja, über 60% haben es abgeschlossen. Abgeschlossen. Mit, teilgenommen haben noch mal mehr. Nee, also du hast dann, keine Ahnung, 100 Leute, die mitmachen, davon machen irgendwie 80 mit und 60 schließen es auch wirklich ab. Also das ist schon deutlich besser, als was du sonst so hast, wenn du, wir sagen immer Buffet-Lernplattformen, also sowas wie Netflix des Lernens, gibt es ja verschiedene, wo du dich einloggst und erstmal komplett den ganzen Content siehst und total überfordert bist. Okay. Das ist bei uns halt viel besser, weil es kuratiert ist. Es ist ein gewisses Commitment da, auch weil die Führungskraft sich damit beschäftigt. Es werden Zielwerte festgelegt. Das heißt, ich weiß als Mitarbeiter ganz genau, was von mir erwartet wird. Und es hilft mir auch mehr bei meinem Job, weil es ja wirklich passend zu meinen aktuellen Aufgaben ist. Also es ist viel, viel, viel kuratierter. Also dann könnte man jetzt auch als Nutzen es nennen, endlich eine Lernplattform, die von Mitarbeitern benutzt wird. Ja. Weil ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Analysen zu gelesen, aber ich würde sagen, das ist momentan das größte Problem. Es gibt ja seit 10 Jahren E-Learning-Plattformen und die werden auch seit 10 Jahren gesigned von großen Mittelständlern und Konzernen. Und nur wie viele Mitarbeiter machen dann wirklich damit mit? Ja, so. Das ist auf nicht jeden Fall immer die gleichen, so, ne? Ja. Nach dem Motto. Ja. Ja klar, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich glaube, dass dieser erste Vorteil der Plattform gerade von den Unternehmen fast noch mehr geschätzt wird, nämlich Transparenz darüber, welche Kompetenzen haben wir und welche brauchen wir. Okay, ja, genau. Das also Jobprofile anlegen ist wirklich eine Sauarbeit, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Okay, vielleicht runden wir noch ab irgendwie so Kostenstruktur. Was kostet euch am meisten Geld? Personal. Personal. Und was macht das Personal? Ungefähr die Hälfte Vertrieb und die andere Hälfte Produktentwicklung. Dann gibt es noch so ein bisschen Operations, also die dafür sorgen, dass die Partner bei Laune bleiben, ja, und alles intern im Team funktioniert, aber der Großteil entwickelt das Produkt weiter oder arbeitet im Vertrieb, Marketing und Customer Success, also sorgt dafür, dass die Kunden auch regelmäßig lernen und Check-ins passieren und die Verträge weitergeführt werden. Okay. Und was treibt dich an? Wieso machst du das alles? Also ihr seid ja drei, glaube ich, drei Gründer? Ich bin Solo-Founderin tatsächlich. Ah, okay. Ja, weil genau. Ich habe nur gesehen, es gibt einen CTO. Genau, wir sind drei im C-Level, das ist richtig. Also CCO, Chief Commercial Officerin und CTO. Und dann habe ich noch einen Head of Product und einen Head of Learning. Also wir sind so fünf, das Leadership-Team. Wow, aber du hast alleine gegründet. Ja, also ich hatte am Anfang einen Co-Founder, der war 2 Jahre dabei und seitdem mache ich es alleine. Wie lange ist her? Wie lange machst du das schon? Seit knapp 5 Jahren. Mhm. Wow. Kompliment. Also bist ja wirklich weit gekommen. Danke. Ja, ist eine Achterbahnfahrt, wie jedes Startup, glaube ich. Warum mache ich das? Was treibt mich an? Also ich glaube, zum einen hatte ich Bock, mal so eine unternehmerische Reise durchzugehen, weil ich vorher in einem Corporate gearbeitet habe. Du willst was lernen. Du willst einen Lernfahrt. Ich will was lernen, allerdings genau. Ohne Fahrt. Beziehungsweise eine Achterbahn ist auch eine Fahrt. Achterbahnfahrt, genau. Ich sage immer, meine Gründung ist mein persönlicher MBA-Lernpfad. Sehr cool, ja. Ich habe vorhin im Corporate gearbeitet und habe gemerkt, diese Corporate-Strukturen und Mauern und Politik sind nicht so meins, weil ich Lust habe, Dinge zu bewegen. Ich mag keinen Stillstand. Und dachte, da ist Gründen doch irgendwie eine coole Möglichkeit, wirklich zu gestalten und zu bewegen, weil ich merke jeden Tag, was ich mache, hat einen Einfluss. Und das Thema ist einfach super wichtig und mich nervt, dass Europa so hinterher ist in Digitalisierung, Wirtschaft von morgen, so die ganze Transformation. Und ich glaube, dass Bildung da ein super wichtiger Teil ist und wir dadurch, dass wir an der Zukunft arbeiten, dann auch den Leuten ein Stück weit Ängste nehmen vor dieser Zukunft, weil wir halt aufzeigen, was heißt es denn jetzt eigentlich genau für dich in deinem Job? Und das ist das, was mich bewegt daran. Okay. Und was quält dich am meisten gerade? Über was können wir nochmal ein bisschen arbeiten? 10 Minuten. Wo fangen wir an? Also ich glaube, wie bei vielen anderen Software-Startups, die an Enterprise auch verkaufen, ist einfach, Sales-Zyklen sind lang. Das so gut aufzubauen, dass man das halt mit einem relativ kleinen Team gut bedienen kann und dann halt rechtzeitig Abschlüsse hat, damit man den Cashflow stabil hält. Ich glaube, das ist einfach die Dauerherausforderung. Ja, allerdings, das sagen alle. Ja, gehen wir da mal rein. Also ich habe natürlich jetzt von dir ganz viel gelernt, was ich jetzt quasi einfach anwenden werde. Ne? Das ist vielleicht banal, aber manchmal ist das ja auch ganz lustig da dran. Also ich fand jetzt total interessant, diese Fleißarbeit Jobprofile zu erstellen. Weil ich stelle mir das vor, diesen Sales Funnel auch deswegen so lang, weil ich so intern als Mittelständler, ich bin jetzt bei der Mittelständler, denke so, oh, was wird das alles, was muss ich jetzt alles ändern? Wie viel muss ich anpassen? Wo muss meine Arbeitsweise angepasst werden? Und wenn ich jetzt mich da so reinsneake, indem ich sage, stöhnt eure Personalabteilung darüber, dass sie zu viel zu tun hat? Ja. Fragt sie doch mal, was sie zu viel zu tun hat. Und dann kommen da die 1, 2, 3 Sachen wie Jobprofile, dann könnte man sagen, okay, das machen wir mit denen. Ja. Ganz schnell. Das Thema haben wir vom Tisch. Und dass man jetzt an der Stelle dann vielleicht keinen SaaS macht, sondern dass es jemanden gibt, der mit eurer Personalabteilung euer Tool benutzt und einfach mal die Jobprofile macht. Ja. Dass die einfach mal ein paar Haken hinterkriegen. Mhm. Und dann sagt er denen mit dem Augenzwinkern, okay, und die Hälfte der Zeit, die wir euch jetzt sparen, vielleicht könnt ihr in der Hälfte der Zeit euch mal mit unserer Plattform ein paar Lösungen angucken oder so. Also ihr schafft die Zeit frei, mit der sie dann, die sie dann haben. Ja. Und dann können sie vielleicht im Vertrieb auch sagen, jedes Mal, wenn die sagen, hast ja wahrscheinlich diese schönen Fragen so und hatten sie schon die Gelegenheit, sich das anzugucken. Nein, ach, sie hat noch keine Zeit, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Ja, vielleicht kannst du sagen, so, was ist denn gerade, liegt an und okay, sollen wir das für sie übernehmen? Ja. Ja, Das tun wir teilweise, also ist eine richtig gute Idee. Wir machen das aktuell intern und deswegen machen wir es auch nicht so konsequent, weil wir es nicht abdecken können. Mm. Also wir haben Learning- und Development-Experten im Team. Das heißt, der Vertrieb übergibt irgendwann, wenn wir merken, der Kunde weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, wo er hin will, die dann mit denen zusammen diese Jobprofile anlegen und das Tool gemeinsam nutzen. Ich glaube, der Grund, weshalb das so lange dauert, bevor der gesigned hat. Bevor der gesigned hat, zu einem gewissen Grad, ja, um so einen Teaser zu geben. Ja. Und dann, wenn der gesigned hat, dann halt richtig. Mhm. Ich glaube, wenn man das systematisch machen wollen würde, müsste man mit einer Beratung kooperieren, die dann einfach Personen haben und das ein bisschen größer aufziehen. Ja, ja, das ist vielleicht sogar noch besser. Genau, also dass man denen euren Werkzeugkoffer gibt, damit, ja, sie es anwenden und den Leuten da beibringen, den Personalabteilung beibringen, wie sie mit eurer Plattform die Lernpfade basteln. Ne? Genau, genau. Also ich glaube, dass die Kernherausforderung, die Unternehmen sagen uns nicht, wir arbeiten gerade an Jobprofilen, sondern das ist noch viel fluffiger. Mm. Die sagen dann, wir erstellen jetzt gerade ein Kompetenzmodell für unser Unternehmen. Mm. Das heißt, noch eine Stufe vorher, wo man dann überlegt, auf was für einer Flugebene müssen denn eigentlich Kompetenzen definiert sein für uns? Und starten wir mit so strategischen Kernkompetenzen, das sind dann irgendwie 5, die für das ganze Unternehmen gelten, oder starten wir klein-klein für das detaillierteste Jobprofil? Also so diese Abwägung. Und weil das sehr strategisch ist, macht das dann auch meistens nicht nur die Personalabteilung, sondern da kommt noch die Organisationsentwicklung oder so mit dazu rein. Und ich glaube, deswegen ist das auch, dauert das so lange, bis die Unternehmen da mal in so einen Modus gekommen sind und wirklich mit uns arbeiten können, weil das auch super viel Abstimmungsarbeit mit anderen Abteilungen erfordert. Ja, genau, ja. Das ist quasi auch das Thema, an dem ich gerade jetzt kaue. Und wie könnte man da, also man braucht natürlich interne Fans, das ist auch eine andere Methode, ne? Ja. Also ich muss zugeben, bei mir in meiner Firma sind nur 20, 30 Leute, aber sind die großen Veränderungen der letzten Jahre immer gekommen, weil jemand aus dem Team sagte, ich finde das super. Mhm. Ich gesagt habe, ja, dann mach. Ja. Und ich muss zugeben, dass meine Prognosefähigkeit, was nachher wirklich gut und erfolgreich wird und was nicht, ziemlich schwach war. Mhm. Also eigentlich sind die coolsten Sachen, die bei uns, die vielleicht heute die Firma am stärksten machen, wären Sachen, wo ich so dachte, so, weiß ich auch gar nicht, ob das funktioniert, aber ne? Also meinetwegen Sprintprozesse, ja, Ticketsysteme, Asana, lalalala. Das, ja, konnte ich mir teilweise einfach gar nicht so richtig vorstellen, dass, ja, wirklich unsere Firma sich so verändert, mhm, wie da, wo wir jetzt sind. Dann bist du aber eine gute Führungskraft, wenn du die Leute so machen lässt und auch motivierst. Ja, ich hatte ja 20 Jahre Ramp-up irgendwie. Das war eigentlich vor 10 Jahren. Wäre mein Sicherheitsbedürfnis zu groß gewesen, um das zuzulassen. Ja. Nee, genau. Und so, und wenn wir das jetzt, mal versuchen, die Analogie zu nehmen, ne, das ist ja für mich als Führungskraft auch eine wahnsinnige Entlastung, dass ich nicht entscheiden muss, weil ich kann es gar nicht zu Ende denken. Absolut. So, dafür ist es, ich kann jetzt natürlich zu anderen Unternehmern, wir sind ja beide bei IO, da, ja, kann man natürlich dann mal fragen, so, wer kennt das, war das bei euch ein Erfolg oder so. Dann habe ich aber immer noch keinen, der im Unternehmen, der dafür kämpft. Ja. Also am besten ist, wenn es die Leute, die es betrifft, erfinden, wie könntet ihr die kriegen, wie könntet ihr die zu Fans, zu Jüngern, zu sowas machen? Ja, absolut. Also wir haben einen Fall, wo das ganz gut funktioniert hat, in dem wir nämlich mit dem Vertrieb zusammengearbeitet haben. Das war bei KUKA. Die sind auch Beispielkunde, über die ich reden darf, wo die zwei Personen in der Vertriebsabteilung manuell versucht haben, diese Jobprofile zu erstellen, ja, und dann, ja, diesen, ja, Pain gemerkt, ja, haben. Und dann haben die uns letztes Jahr auf der LearnTech, das ist unsere wichtigste Lernmesse, getroffen, und wir haben unser Tool vorgestellt, und dann hat sie uns irgendwie 3 Wochen oder so danach angerufen. Und natürlich haben wir vorher schon 10-mal versucht anzurufen, niemanden erreicht, und dann hat sie irgendwann angerufen und sagte, mich lässt das nicht los, wie schnell das bei euch geht. Und das war so dieser Aha-Moment, weil sie dann wirklich gemerkt hat, wir können die Arbeit abnehmen. Mhm. Und seitdem, dann hat es auch wieder gedauert, bis die Personalabteilung abgeholt wurde. Die wollten ihre eigenen Jobprofile machen, bla bla bla, bis wir uns alle dann zusammengefunden hatten. Und ja, jetzt läuft das Projekt sehr schön, und die sind, glaube ich, mega happy mit der Unterstützung. Diese Aha-Momente, ne? Mhm. Also wie könnte man die kreieren. Einerseits am besten natürlich im Real-Life-Case, aber, mhm, das ist natürlich auch eine tolle Story, die du erzählt hast. Mhm. im weniger idealen Case könnte man sie natürlich nachstellen und dann versuchen, über Social Media quasi diese Situation als Video machen. Ja. Ne? Also so jemand kommt, ich muss jetzt hier 7 Jobprofile machen. Mhm. So, und dann sieht man, wie er das macht. Und so, dann wird es ein bisschen hart geschnitten irgendwie. Ja. Macht ihr sowas schon? Nee, das haben wir noch nicht versucht. Ist aber eine gute Idee, sollten wir vielleicht machen. Wir haben mal was versucht, was nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das erhofft hätte, nämlich das auf einer Ebene höher anzusiedeln. Also wir haben was etabliert, das nennen wir Challenges, wo wir gesagt haben, was beschäftigt denn eigentlich alle Unternehmen gerade neben Jobprofilen? Das sind so Themen wie Wachstum vorantreiben, Kosten reduzieren, digitale Transformation einführen, neue Führung. Also was wirklich kommt aus einer Studie von Oxford und SAP, alle Unternehmen in Europa gerade machen müssen. Und diese Themen haben wir sehr stark vermarktet und haben gesagt, du kannst jetzt deine Challenges mit uns lösen. Und da gibt es auch einen Freemium-Access über unsere Website zu, wo ich die Challenges mir angucken kann, die Skills sehe und dann ein Skill-Assessment durchlaufe und dann direkt meine E-Mail natürlich angeben muss, um direkt Ergebnisse zu bekommen. Und dann die Aufforderung bekomme, okay, willst du jetzt die Skill-Gaps schließen, dann fang doch an, mit Peer Solutions zu lernen. Das hat aber nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Ja, ich finde es vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Also ich hätte es auch probiert genauso, und das finde ich super. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, also als ich auf eurer Website war, man denkt so, ja, ist alles gut und so, aber es wirkt halt so, oh, viel Arbeit für mich, jetzt das alles umzusetzen und so. Man hat Angst, weil man ja so viele andere Sachen hat. Und vielleicht ist das Gegenteil zumindest worth thinking about, dass das, was man sowieso machen muss, da sich reinzunicken und das irgendwie zeigen und erstmal wegzulassen, was man alles Tolles machen kann. Ja. So, ne? Also euren Slogan, den ich noch in Erinnerung reue vom Lernen irgendwie, finde ich super. Aber so erst, wenn ich das Gefühl habe, ich werde es schaffen, finde ich super. Vorher denke ich so, oh Gott. Ja, absolut. Noch ein Roy. Ja. Ja, ist eine gute Idee. Also vielleicht sollten wir das machen, so ein Video, wo jemand genau diesen Case mal durchlebt und irgendwie vor dem Berg an Arbeit, an Jobprofilen steht und dann kommen wir rein und machen das ganz schnell und schlank. So, dass man Pain-Situationen sammelt und das, was häufig kommt, vielleicht kann man da ja auch die Keywords dann besetzen, irgendwie zumindest dann mit Google Ads schalten. Aber das machen wir auch, ja. Probiert er wahrscheinlich, ne? Macht der SEO-Arbeit, sowas wie jetzt Jobprofile oder so? Kommt man da noch vorne? Das weniger, weil das relativ viel Kosten ist für das, was es dann letztendlich bringt. Also Google Ads und einfach SEO, aber im Sinne über unseren Blog, das machen wir ein bisschen, und LinkedIn-Kampagnen. Das hat tatsächlich bis jetzt besser funktioniert. Sagen viele, ne? Ich sag immer, LinkedIn-Kampagnen funktionieren 2-3 Wochen und dann verpufft's, ne? Während ein guter SEO-Artikel, der sich dauerhaft bei Google vorne festsetzt und wenn du vorne bist und einen guten Job machst, weil die Leute alles verstehen, was zum Jobprofil gehört, also quasi das Manual zu Jobprofil, und dann gibt's die kleine Schulung, das mit eurem Tool zu machen, und dann kriegen die vielleicht nur diesen einen Bereich freigeschaltet, um Fans zu kreieren. Ja. Also wenn ihr das habt, diese Retention, die Leute gehen nicht mehr zu Google zurück, googeln das nicht nochmal, dann setzt ihr euch vorne fest und dann habt ihr jahrelang Freude daran. Ne? Einmal 1.000-2.000 Euro wahrscheinlich würde das schon kosten, das beste Manual zum Jobprofil. Ja. Und dann da quasi, die wollen ja alles lernen zum Jobprofil erstellen und dann ist euer Tool nur so ein Weg. Ja. Muss einfach so machen. Ja, ja. Also so vielleicht klein schneiden. Mal versuchen, ja. Cool, Elisa, wow, ich bin super. Total begeistert. Also toll, ich verstehe jetzt, was EduTech ist. Ich verstehe irgendwie, ich habe jetzt schon ganz viele Ideen, was ich vielleicht selber meiner Firma jetzt besser machen kann. Vielleicht mit Peer Solution, mal sehen. Ja, ich auch, vielen Dank. Okay, danke schön. Danke dir, jetzt stürzen wir uns ins Getümmel da, genau, hinterland auf Things. Das ist eine riesige Halle. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich zu viele Ideen kriege heute. Und du? Absolut, ja, aber wird Spaß machen, glaube ich. Ja, super. Sehr herzlichen schön. Dank, dass du da warst. Danke dir und bis dann.